Und der Herr redete mit Mose auf dem Berge Sinai und sprach: Rede mit den Kindern Israels und sprich zu ihnen. Wenn ihr ins Land kommt, das ich euch geben werde, so soll das Land seine Feier dem Herrn feiern, dass du 6 Jahre dein Feld besäest und 6 Jahre deinen Weinberg beschneidest und sammelst die Früchte ein. Aber im 7. Jahr soll das Land seine große Feier dem Herrn feiern, darinnen du dein Feld nicht besehen, noch deinen Weinberg beschneiden sollst. Was aber von ihm selber nach deiner Ernte wächst, sollst du nicht ernten, und die Trauben, so ohne deine Arbeit wachsen, sollst du nicht lesen, dieweil es ein Feierjahr ist des Landes. Sondern die Feier des Landes sollt ihr darum halten, dass du davon essest, dein Knecht, deine Magd, dein Tagelöhner, dein Hausgenoss, dein Fremdling bei dir, dein Vieh und die Tiere in deinem Lande, alle Früchte sollen Speise sein. Und du sollst zählen solcher Feierjahre 7, dass 7 Jahre 7-mal gezählt werden. Und die Zeit der 7 Feierjahre machen 49 Jahre. Da sollst du die Posaune lassen blasen durch alles euer Land, am 10. Tage des 7. Monats, eben am Tage der Versöhnung. Und ihr sollt das 50. Jahr heiligen und sollt es ein Erlassjahr heißen im Lande allen, die darinnen wohnen. Denn es ist euer Halljahr. Da soll ein jeglicher bei euch wieder zu seiner Habe und zu seinem Geschlecht kommen. Denn das 50. Jahr ist euer Halljahr. Ihr sollt nicht sehen, auch was von sich selber wächst, nicht ernten, auch was ohne Arbeit wächst im Weinberge, nicht lesen. Denn das Halljahr soll euch heilig sein. Ihr sollt aber essen, was das Feld trägt. Das ist das Halljahr, da jedermann wieder zu dem Seinen kommen soll. Wenn du nun etwas deinem Nächsten verkaufst oder ihm etwas abkaufst, soll keiner seinen Bruder übervorteilen. Sondern nach der Zahl vom Halljahr an sollst du es von ihm kaufen, und was die Jahre hernachtragen mögen, so hoch soll er es dir verkaufen. Nach der Menge der Jahre sollst du den Kauf steigern, und nach der wenige der Jahre sollst du den Kauf ringern, denn er soll's dir, nachdem es tragen mag, verkaufen. So übervorteile nun keiner seinen Nächsten, sondern fürchte dich vor deinem Gott, denn ich bin der Herr, euer Gott. Darum tut nach meinen Satzungen und haltet meine Rechte, dass ihr danach tut, auf dass ihr im Lande sicher wohnen möget. Denn das Land soll euch seine Früchte geben, dass ihr zu essen genug habet und sicher darinnen wohnet. Und ob du würdest sagen, was sollen wir essen im 7. Jahr, denn wir sehen nicht, so sammeln wir auch kein Getreide ein. Da will ich meinen Segen über euch im 6. Jahr gebieten, dass er soll 3er Jahre Getreide machen, dass ihr sehet im 8. Jahr und von dem alten Getreide esset bis in das 9. Jahr, dass ihr vom Alten esset, bis wieder Neugetreide kommt. Darum sollt ihr das Land nicht verkaufen ewiglich, denn das Land ist mein, und ihr seid Fremdlinge und Gäste vor mir, und sollt in allem eurem Lande das Land zu lösen geben. Wenn dein Bruder verarmet und verkaufet dir seine Habe, und sein nächster Freund kommt zu dir, dass er's löse, so soll er's lösen, was sein Bruder verkauft hat. Wenn aber jemand keinen Löser hat und kann mit seiner Hand so viel zu Wege bringen, dass er's ein Teil löse, so soll man rechnen von dem Jahr, da er's hat verkauft, und dem Verkäufer die übrigen Jahre wieder einräumen, dass er wieder zu seiner Habe komme. Kann aber seine Hand nicht so viel finden, dass eines Teils ihm wieder werde, so soll das er verkauft hat in der Hand des Käufers sein bis zum Halljahr. In demselben soll es ausgehen, und er wieder zu seiner Habe kommen. Wer ein Wohnhaus verkauft binnen der Stadtmauer, der hat ein ganzes Jahr Frist, dasselbe wieder zu lösen. Das soll die Zeit sein, darinnen er's lösen mag. Wo er's aber nicht löset, ehe denn das ganze Jahr um ist, so soll's der Käufer ewiglich behalten und seine Nachkommen und soll nicht los ausgehen im Halljahr. Ist es aber ein Haus auf dem Dorfe, da keine Mauer um ist, da soll man dem Felde des Landes gleichrechnen und soll loswerden und im Halljahr ledig ausgehen. Die Städte der Leviten und die Häuser in den Städten, da ihre Habe innen ist, mögen immer da gelöset werden. Wer etwas von den Leviten löset, der soll's verlassen im Halljahr, es sei Haus oder Stadt, das erst besessen hat. Denn die Häuser in den Städten der Leviten sind ihre Habe unter den Kindern Israels. Aber das Feld vor ihren Städten soll man nicht verkaufen, denn das ist ihr Eigentum ewiglich. Wenn dein Bruder verarmet und neben dir abnimmt, so sollst du ihn aufnehmen als einen Fremdling oder Gast, dass er lebe neben dir. Und sollst nicht Wucher von ihm nehmen, noch Übersatz, sondern sollst dich vor deinem Gott fürchten, auf dass dein Bruder neben dir leben könne. Denn du sollst ihm dein Geld nicht auf Wucher tun, noch deine Speise auf Übersatz austun. Denn ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus Ägyptenland geführet hat, dass ich euch das Land Kanaan gebe und euer Gott wäre. Wenn dein Bruder verarmet neben dir und verkauft sich dir, so sollst du ihn nicht lassen dienen als einen Leibeigenen, sondern wie ein Tagelöhner und Gast soll er bei dir sein und bis an das Halljahr bei dir dienen. Dann soll er von dir los ausgehen und seine Kinder mit ihm und soll wiederkommen zu seinem Geschlecht und zu seiner Väter habe. Denn sie sind meine Knechte, die ich aus Ägyptenland geführet habe, darum soll man sie nicht auf leibeigene Weise verkaufen. Und sollst nicht mit der Strenge über sie herrschen, sondern dich fürchten vor deinem Gott. Willst du aber leibeigene Knechte und Mägde haben, so sollst du sie kaufen von den Heiden, die um euch her sind, von den Gästen, die Fremdlinge unter euch sind, und von ihren Nachkommen, die sie bei euch in eurem Lande zeugen. Dieselben sollt ihr zu eigen haben. Und sollt sie besitzen und eure Kinder nach euch zum Eigentum für und für, die sollt ihr leibeigene Knechte sein lassen. Aber über eure Brüder, die Kinder Israels, soll keiner des anderen herrschen mit der Strenge. Wenn irgendein Fremdling oder Gast bei dir zunimmt und dein Bruder neben ihm verarmet und sich dem Fremdling oder Gast bei dir oder jemand von seinem Stamm verkauft, so soll er nach seinem Verkaufen Recht haben, wieder loszuwerden, und es mag ihm jemand unter seinen Brüdern lösen, oder sein Vetter, oder Vetters Sohn, oder sonst ein nächster Blutsfreund seines Geschlechts, oder so seiner Hand selbst so viel erwirbt, so soll er sich lösen. Und soll mit seinem Käufer rechnen vom Jahr an, da er sich verkauft hatte, bis aufs Halbjahr, und das ganze Geld soll nach der Zahl der Jahre seines Verkaufens gerechnet werden, und soll sein Tagelohn der ganzen Zeit mit einrechnen. Sind noch viele Jahre bis an das Halbjahr, so soll er nach denselben desto mehr zu lösen geben, danach er gekauft ist. Sind aber wenige Jahre übrig bis an das Halbjahr, so soll er auch danach wiedergeben zu seiner Lösung und soll sein Tagelohn von Jahr zu Jahr mit einrechnen. Und sollst nicht lassen mit der Strenge über ihn herrschen vor deinen Augen. Wird er aber auf diese Weise sich nicht lösen, so soll er im Halbjahr los ausgehen und seine Kinder mit ihm. Denn die Kinder Israels sind meine Knechte, die ich aus Ägyptenland geführet habe. Ich bin der Herr, euer Gott.